Nebenbei erfuhr ich nun auch, dass das Geschwisterpaar, das den Plan meiner Tante flankierte, einer Adelsfamilie entstammte, es aber vorzog, unter bürgerlichem Namen zu leben. Am Ende des Zweiten Weltkrieges waren sie mit ihren Eltern aus Ostpreußen in den Westen geflohen. Einen Bruchteil ihrer Wertsachen konnte die Familie bei der Flucht retten, unter anderem einen silbernen Suppenlöffel im Art-Déco-Stil. Nach vielen Jahrzehnten, die er in der Dunkelheit einer Küchenschublade verbracht hatte, sollte er nun ans Licht einer Fernsehkamera treten. Mit dem Löffel hatte es eine besondere Bewandtnis. Er hatte einst zum Tafelsilber des französischen Luxusdampfers Normandie gehört, der in den 30er Jahren zwischen Le Havre und New York verkehrte. Das von der Pariser Traditionsfirma Christoffel entworfene Design des Essbestecks, das in den Speisesälen des Ozeanriesen aufgelegt wurde, war exklusiv. Nur auf der Normandie wurde mit Gabeln, Messern und Löffeln gespeist, die am oberen Stielende eine unverkennbare Gravur besaßen, eine in mehreren Rechtecken in sich kreisende, schneckenförmige Linie. Schwerer als der materielle wog jedoch der Symbolwert der Besteckteile. Sie waren Zeugen einer historischen Tragödie. Nach dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs wurde die Normandie von der US-Regierung beschlagnahmt, lag fast 2 Jahre im Hafen von Manhattan fest und wartete auf ihren Umbau zum amerikanischen Truppentransporter. Dazu kam es nicht. Am 9. Februar 1942 brach im Hauptsalon des Schiffes ein Brand aus, der es restlos zerstörte. Die Normandie wurde 1946 verschrottet. Ihre wertvollen Einrichtungsgegenstände, darunter das Tafelsilber mit der Schneckengravur, verteilten sich über die Welt und wurden zu begehrten Sammlerstücken. Der Löffel, mit dem sich meine Tante bei Gold und Glitter bewarb, hatte das Schiff allerdings schon zu einer Zeit verlassen, als sich dieses noch unbeschadet über den Atlantik schob und als Bühne rauschender Feste diente. Nicht wenige Passagiere betrachteten das Tafelsilber als ein im Preis der teuren Passage inbegriffenes Souvenir, so auch die Eltern der Geschwister. Im August 1937 hatten sie in Le Havre auf der Normandie eingecheckt, 4 Tage später waren sie in New York mit einem Löffel im Gepäck die Reling hinuntergegangen, bei dem es sich streng genommen um Diebesgut handelte. Dieser Aspekt bereitete meiner Tante kein Kopfzerbrechen. Sie hatte den Löffel so wenig gestohlen wie seine Erben. Wer, wenn nicht diese, sollten die rechtmäßigen Besitzer des Löffels sein? Die Firma Christoffel so wenig wie irgendeine französische Reederei. Ich gab ihr in diesem Punkt recht, wandte aber ein, sie würde bei Gold und Glitter wohl oder übel mit einem Bluff antreten. Abgesehen davon, dass sie den Löffel nur auslieh, kannte sie durch das Geschwisterpaar ja seine Geschichte. Sie wusste, von wem er hergestellt und an welchem, durch die Schneckengravur identifizierbarem Ort er verwendet worden war. Die kunsthistorische Expertise, derentwegen sich andere Teilnehmer bei Gold und Glitter melden, benötigte sie folglich nicht. Meine Tante war eine miserable Lügnerin. Dass sie kein Problem darin sah, bei Gold und Glitter eine Halbwahrheit darzubieten, verdankte sich wohl der Überlagerung dieses Umstands durch näherliegende Probleme, die der Entschluss, sich bei der Sendung zu bewerben, mit sich brachte. Sie musste einen Brief schreiben und ein Foto von dem Silberlöffel anfertigen, das sie dem Brief beilegte. Sie musste ihre gelegentlich aufkommenden Zweifel niederringen, ob sie der Fernsehsache überhaupt gewachsen war. In der Woche vor den Dreharbeiten in ihrem Haus telefonierten wir häufiger denn je. Die Zahl der Ratschläge, die meine Tante von mir erbat, wuchs mit den Fragen, die der Besuch aufwarf. Mussten die Leute der Produktionsfirma beköstigt, gar bekocht werden? Waren wie für Handwerker, die ihre Arbeit getan haben, ein paar Flaschen Bier kaltzustellen? Sollte sie dekorative Blumensträuße in ihrer Wohnung verteilen? Oder eine solche Abweichung vom Alltäglichen gerade vermeiden? Natürlich begrübelte sie das alles, weil sie auf dem Fernsehbildschirm einen guten, womit sie meinte, einen ordentlichen Eindruck machen wollte. Natürlich ging es ihr darum, gesehen zu werden. Aber noch viel mehr, so glaube ich, ging es ihr darum, sich einmal selbst zu sehen. Wir hatten vereinbart, nach dem Abzug des Drehteams sofort zu telefonieren. Ich hielt es für möglich, dass meine vollkommen interview-ungeübte Tante vor einer Filmkamera kein Wort herausbrächte. Nicht weniger unwahrscheinlich erschien es mir, dass sie das Tohuwabohu in ihren Räumen nicht ertrüge. Sie war immerhin 75 Jahre alt und schon von meinen Logierbesuchen gelegentlich überfordert und das Team unverrichteter Dinge wieder wegschickte. Womit ich nicht gerechnet hatte, war der lange Freudenseufzer, der aus dem Telefonhörer in mein Ohr drang. »Kind«, sagte sie, »das war heut ein echter Glückstag.« Gegen Mittag hatte es an ihrer Haustür geklingelt. Als sie öffnete, stand sie drei nervösen Menschen im Studentenalter gegenüber, die sich vor Schüchternheit kaum über die Schwelle wagten. Meine Tante bedauerte sofort, meinem Ratschlag folgend, für die Besucher keine warme Mahlzeit vorbereitet zu haben. Sie beschloss, wenigstens ein paar belegte Brote herzurichten, Tomaten und saure Gurken aufzuschneiden. Während sie in der Küche hantierte, gingen die drei, die sie »das Mädche und die zwei Bube« nannte, zum Auto zurück, um die Gerätschaften für den Dreh zu holen. Der Anblick, wie die junge Frau in einer Hand die schwere Kamera und in der anderen einen Blechkoffer die Treppe heraufschleppte, versetzte meine Tante in den vertrauten Sorgenmodus, was unversehens ihr Selbstbewusstsein stärkte. Die drei waren Praktikanten, als Regisseur, Tonmann und Kamerafrau so unerfahren wie meine Tante als Protagonistin eines Films. Die gegenseitig eingestandene Befürchtung, jämmerlich zu versagen, verschweißte die vier Amateure zu einer einträchtigen, sich Mut zusprechenden Crew, die ein Schiff in den Hafen steuern muss, dessen Navigationstechnik für den einen so neu ist wie für den anderen. Vor allem aber erwachte in meiner Tante das Verantwortungsgefühl der Lehrerin. Sie war fest entschlossen, die Berufschancen der Anfänger nicht durch eigene Unbeholfenheit zu vermasseln, sondern alles zu tun, damit sie ein passables Produkt zustande brächten. Sie kannte die Vorfilme von Gold und Glitter ja zu Genüge. Sie rekapitulierte Szenen, die ihr besonders lebhaft und gelungen vorgekommen waren, und belieferte die drei nun mit Inszenierungsvorschlägen. Nachdem Kamera und Tontechnik aufgebaut waren, was über eine Stunde dauerte, ließ sie sich als erstes in der Dachbodenkammer filmen, wo noch die Betten standen, in denen die drei Schwestern in der Kindheit geschlafen hatten. Ich kenne die Szene nicht, sie wurde im Fernsehen nicht gezeigt, aber am Abend erzählte meine Tante mir am Telefon begeistert, wie sie vor der Filmkamera unaufgefordert den Staub von der Scheibe des kleinen schrägen Dachfensters gepustet habe, was doch perfekt zu einer Sendung passe, in der es um Antiquarisches ginge. Als nächstes bot sie den Praktikanten sogar an, die Kulisse ihres allmorgendlichen Frühstücks einzurichten. Ausgiebiges Frühstücken sei für das Leben einer Pensionistin ja besonders typisch. Meine Tante drapierte Kaffeekanne, Brotkorb, Butter, Eierbecher und sogar ein Glas Marmelade auf dem Küchentisch, die sie in Wahrheit verschmähte und nur für Besucher im Haus hatte. Sie war sogar bereit, für die Filmaufnahmen ihren Morgenmantel anzuziehen. Schließlich zog das Drehteam ins Wohnzimmer meiner Tante, wo sie sich nun nicht mehr im Morgenmantel, sondern in der Hose des Bognar-Anzuges und einer hellen, gestreiften Bluse neben die Standuhr stellte und deren ehrwürdiges Alter pries. Der Tag war für meine Tante ein voller Erfolg. Die Frau, die sich blitzschnell wegdrehte, wenn Familienfotos aufgenommen wurden, hatte großes Vergnügen an ihrem Einsatz als Laiendarstellerin gefunden, die in die Rolle einer frühstückenden Pensionistin schlüpft, in ein mit Marmelade bestrichenes Brötchen beißt und die Kaffeetasse zum Mund führt. Das, frohlockte sie ins Telefon, habe man bei Gold und Glitter noch nicht gesehen. Die Chefs von »Dem Mädche und den zwei Bube« würden staunen, wenn sie die Szene zu sehen bekämen. Ich erinnerte meine Tante daran, dass die Vorfilme sehr kurz waren, ein oder höchstens zwei Minuten, und sicherlich nur ein kleiner Teil des Filmmaterials verwendet würde. Es dämpfte ihre Freude nicht. Sie sah ihrem Auftritt in der Sendung optimistisch entgegen. Wir waren uns einig, dass sie die Bognerhose und die gestreifte Bluse kein zweites Mal tragen würde, sondern nur das dunkelblaue Jackett des Anzugs und dazu eine beige Hose. In einem Telefonat lenkte ich das Gespräch vorsichtig auf ihre Frisur. Bis dahin hatte es keinen Grund gegeben, Tante Martel darauf aufmerksam zu machen, dass ihr die Dauerwellenlöckchen, die sie sich in ihre kurzgeschnittenen Haare machen ließ, eine ältliche Biederkeit verliehen. Diesen Begriff verwendete ich selbstverständlich nicht. Ich redete allgemein über natürliches, im Fernsehen vorteilhaftes Aussehen, das sich unter anderem durch ungekünstelte Frisuren erzeugen lasse. Meine Tante schwieg, war aber entgegen meiner Befürchtung nicht beleidigt. Ein paar Tage später ging sie zu ihrer Friseurin und forderte sie auf, ihre Haare nach dem Waschen probeweise einmal nicht auf Lockenwickler zu drehen, sondern über einer Rundbürste trocken zu föhnen. Nachdem Gold und Glitter wiederum mehrere Monate lang nichts von sich hören ließ, fand sich meine Tante damit ab, wohl doch nicht eingeladen zu werden. Vielleicht, versuchte ich sie zu trösten, gäbe es im Moment einfach zu viele Bewerber mit Silberbesteck. Eines Tages aber brachte der Briefträger einen großen Umschlag mit der Absenderadresse von Gold und Glitter. Er enthielt ein Einladungsschreiben und einen vierseitigen Vertrag. Meine Tante sollte sich 2 Stunden vor Beginn der Aufzeichnung in einem schwäbischen Landschlösschen einfinden, die Organisation der Anreise und einer eventuellen Übernachtung selbst übernehmen. Das enttäuschte sie ein wenig. Insgeheim hatte sie angenommen, für ihren Mut, sich als alte Frau im Fernsehen zu zeigen, entgegenkommender behandelt zu werden. Sie kaufte eine Zugfahrkarte und buchte im Reisebüro 2 Nächte in einem Hotel, das in der Nähe des Landschlösschens lag. Auf mein Angebot, sie zu begleiten, ging sie nicht ein. Sie wollte das Abenteuer allein bewältigen, wahrscheinlich auch die vertraute Situation vermeiden, unversehens in die Nebenrolle zu geraten, während eine andere, in diesem Fall ich, sich zur Hauptperson aufspielte. Unrealistisch an dieser Befürchtung war lediglich, dass sie mir in vorauseilender Eifersucht das Verhalten meiner Mutter unterstellte. Deren ebenso kindischer wie trostloser Ehrgeiz, Martel zu überstrahlen, wenn sie sich in Gesellschaft von Menschen befanden, war bestens bekannt. Automatisch verfiel sie in ein etwas affektiertes Getue, auch wenn es nur der Briefträger war, der im Entree der Wohnung meiner Tante stand, um ein Paket abzugeben, oder der Pfarrer zu Besuch kam, um mit ihr über den Religionsunterricht zu sprechen. Meine Mutter verwandelte sich in einen süßlichen Operettenstar, Martel in einen Igel, der den Kopf einzieht. Ich bemühte mich, den Bezirzungswahn der einen zu bremsen und die andere aus ihrer Erstarrung zu locken. Die Frage, warum es im Leben meiner Tante nie einen Mann gab, lässt sich auch ganz einfach beantworten. Sie suchte nicht. Und sie suchte unter anderem deshalb nicht, weil es für sie eine in Stein gehauene Gewissheit war, jeder Mann würde augenblicklich das Interesse an ihr verlieren, wenn er erst Rosa kennengelernt und bemerkt hätte, dass Martel im Vergleich zu ihr 2. Wahl war. Lieber drehte sie dem männlichen Geschlecht von Anfang an den Rücken zu. 1 oder 2 Jahre bevor meine Tante pensioniert wurde, erweiterte sich das Freundschaftstrio, das sie mit dem Geschwisterpaar bildete, zum Quartett. Ein alter Schulfreund des Bruders, der dessen Interesse für antike Literatur ebenso teilte wie seine Abneigung gegen alles Moderne, hatte die Adresse der Geschwister ausfindig gemacht und Kontakt aufgenommen. Im Unterschied zu dem Privatier, so lautete der offizielle Titel des Bruders, hatte der Bekannte allerdings einen Beruf ausgeübt. Bis zu seiner Pensionierung war er Studienrat am Humanistischen Gymnasium von Kaiserslautern. Er hatte nie eine Familie gegründet, nie geheiratet und, wenn ich es richtig verstand, sich auch nie in der Gemeinschaft mit einer Frau befunden. Kurzum, er war Martels männliches Double. Wahrscheinlich, wie es bei Junggesellen höheren Alters oft der Fall ist, noch etwas eigenbrötlerischer. Allzu viel weiß ich nicht über die Geschichte. Sie bestand im Wesentlichen in sonntäglichen, zu viert unternommenen Ausflügen, die das Leben meiner Tante um eine neue Gewohnheit bereicherten. Gemeinsam mit dem Studienrat, der selbstredend weder Auto noch Führerschein besaß, und dem Geschwisterpaar fuhr sie die Mosel entlang, ein paar Mal sogar nach Frankreich. Sie besichtigten Burgen und Weingüter, kehrten in ländlichen Restaurants ein, auf die sie sich vor ihren kleinen Reisen einigten. Der Studienrat saß über Straßenkarten gebeugt auf dem Beifahrersitz und diktierte die Route, was meine Tante, die es nicht gewohnt war, sich beim Autofahren einem fremden Kommando zu fügen, bereitwillig ertrug. Es entstand nichts, was eine Liaison zu nennen wäre. Der Studienrat betrat nie Martels Haus und überreichte keine Blumensträuße. Manchmal, das gestand sie mir viele Jahre später, hatte er an den Sonntagen, für die keine Ausflüge vorgesehen waren, bei ihr angerufen, immer um 16.30 Uhr. In meinem Bild von Tante Martel mag es blinde Flecken geben, aber ich kannte sie gut genug, um ihr nicht abzunehmen, diese mit pedantischer Pünktlichkeit in ihre Sonntagsruhe einbrechenden Anrufe seien für sie eine einzige Qual gewesen. Im Grunde habe ihr der ganze Mann widerstrebt. Ein Hagestolz, Ein verkorkster Wichtigtuer sei er gewesen, der sie nur ans Telefon gelockt habe, um mit seiner Bildung zu prahlen und ihr, der einfachen Volksschullehrerin, ihre geistige und soziale Minderwertigkeit hinzureiben. Martels Leib- und Magenthema. Verlässlich holte sie es hervor, wenn sie einen Grund für ihr Ressentiment gegen diese oder jene Person suchte. An dem Studienrat ließ sie, noch 1,5 Jahrzehnte nach dem Ende der Bekanntschaft, kein gutes Haar. Mir kam ihr Zetern allerdings fadenscheinig vor. Selbst wenn der Studienrat belehrende Monologe gehalten und seltsame Verhaltensweisen an sich gehabt hatte, wie in Restaurants die Tischservietten gegen seine Stofftaschentücher auszutauschen, weil er der Hygiene des gastronomischen Gewerbes misstraute, in der Arithmetik der Vierergruppe hatte er die Position von Martels Partner eingenommen. Und allein diese Tatsache konnte die Frau, die nie mit einem Mann Spritztouren an die Mosel und nach Frankreich unternommen hatte, nicht gleichgültig gelassen haben. Auch wenn sie kein Paar waren, die kleine Sonntagsgesellschaft, in die meine Tante für eine Weile eingebunden war, musste ihr das Bild vor Augen geführt haben, Teil eines Paars zu sein. Sie hätte die Ausflüge, die immerhin 1 oder sogar 2 Jahre lang stattfanden, ja verweigern können. Das aber machte sie erst, nachdem Rosa ihr die Geschichte aus der Nase gezogen hatte. Bärbel, die an jedem zweiten Sonntag mit ihrem Mann nach Zweibrücken fuhr, um ihr Elternhaus zu besuchen und sich von Martel bewirten zu lassen, wunderte sich irgendwann über das Bröckeln dieser Routine. Immer häufiger kam es vor, dass Martel die Besuche absagte, ohne einen Grund zu nennen. Bärbel erkundigte sich nun bei meiner Mutter, ob sie wisse, was mit Martel los sei. Beide hielten es für ihr gutes Recht, jederzeit zu wissen, was Martel wann, warum und mit wem machte. Da meine Mutter in der Kunst des diplomatischen Aushorchens um einiges geschickter war als Bärbel, übernahm sie den Spionageauftrag und rief bei Martel an. Nach 1/4 Stunde wusste sie Bescheid. Meine Tante hatte es nicht geschafft, den Studienrat zu verschweigen. Noch am gleichen Abend telefonierte meine Mutter mit Bärbel. Keuchend vor Aufregung rief sie so laut, dass ich es durch die Zimmerwand hören konnte: »Unser Martel hat eine Liebschaft!« Ich glaube, meine Tante kapitulierte bereits, als sie beim nächsten oder übernächsten Telefongespräch dem Insistieren von Rosa nachgab und ihr den Vornamen des Studienrats verriet. Er hieß Paul. Ich kann mir genau vorstellen, was nun geschah. Meine Mutter rief 1 paar Wochen später wieder bei Martel an, fragte nach diesem und jenem und irgendwann mitten im Gespräch: »Wie geht's denn dem Paul?« Sie musste dem Unbekannten überhaupt nicht begegnen. Sie musste nur am Telefon seinen Vornamen auf einschmeichelnde Art aussprechen, um in Martel das Gefühl zu erzeugen, nicht sie, sondern ihre Schwester Rosa habe Anspruch auf einen pensionierten Studienrat, der an einem humanistischen Gymnasium unterrichtet hatte. Für meine Mutter bekanntlich die erstrebenswerteste aller schulischen Bildungseinrichtungen. Ich kann mich nicht entscheiden, wen ich verrückter finde. Meine Mutter, die ihr bisschen Lebensenergie darauf verwendete, durch die Telefonleitung einen ihr völlig fremden Paul zu vereinnahmen, oder meine Tante, die sich der Vereinnahmung so widerstandslos auslieferte, als sei der Studienrat Paul bereits ins fränkische Herzogenaurach gereist, um Rosa seine Liebe zu gestehen. Bei aller Tragik hatte das Schwesternverhältnis auch etwas sehr Lächerliches. Jahre später rechnete ich aus, dass meine Tante den Bogneranzug in der Zeit gekauft haben muss, in der sie die Sonntagsausflüge unternahm. Als sie aus dem Taxi ausstieg, das sie vom Hotel zum Landschlösschen brachte, wollte sie vor Schreck wieder umkehren. Sie sah einen Tumult aus drängenden Menschenmengen, Kiosken, Parkplätzen, gigantischen Lastwägen und Kränen vor sich, der sie an eine Riesenkirmes erinnerte und nicht das Geringste mit ihrer seriösen, leisen Lieblingsfernsehsendung zu tun hatte. Sie fühlte sich verloren wie selten zuvor. Der Taxifahrer stellte den Wagen ab, nahm seinen panischen Fahrgast unter die Fittiche und führte Tante Martel zum Eingang des Schlösschens. Wenn ich ihre Erzählungen richtig deute, glichen sie einem Sanitäter und einer halb Ohnmächtigen, die zur Notaufnahme eines Krankenhauses geschleift wird. Nachdem sie sich durch das Gewühl gekämpft hatten, gelangten sie an der Eingangstreppe des Schlösschens zu einem Schild, auf dem ein Pfeil nach links zu Komparsen und einer nach rechts zu Sendungsteilnehmer zeigte. Meine Tante hatte sich ausreichend gefangen, um nach kurzer Überlegung zu entscheiden, dass sie mit dem Silberlöffel in der Handtasche nicht zu den Komparsen zählte. Der Taxifahrer geleitete sie ins Vestibül und lieferte sie bei einer jungen Frau ab, die hinter einem Pult mit der Aufschrift Sendungsteilnehmer stand. Die Überschwänglichkeit, mit der sie meine Tante begrüßte, passte nicht ganz zu der unmittelbar darauf folgenden Aufforderung, ihren Personalausweis vorzulegen. Wer sollte sie anderes sein als die Frau, in deren Haus drei Praktikanten erschienen waren, um den Vorfilm zu drehen, in dem sie ja wohl zu sehen war? Über die 2 oder 3 Stunden, die sie in einem mit Sitzgruppen möblierten Raum verbrachte und auf den Beginn der Aufzeichnung wartete, erzählte sie so gut wie nichts. Sie hielt sich von den anderen Teilnehmern fern, beachtete kaum deren Antiquitäten, redete mit niemandem, nahm keines der auf einem Tisch angerichteten Kuchenstücke und Baguettebrötchen zu sich und trank nur ein Glas Wasser. Sie konzentrierte sich ausschließlich auf das, was bevorstand. Irgendwann kam eine junge Frau auf sie zu, führte sie in einen anderen Raum zum Schminktisch einer Maskenbildnerin, die ihre Haare nachkämmte und ihr Gesicht abpuderte. Meine Tante besaß eine Eigenschaft, die ich zu ihren Lebzeiten nicht genügend zu schätzen wusste. Sie war, wenn es darauf ankam, unerschrocken. Sie war oft ängstlich im Kleinen, was ihre Unerschrockenheit im Großen leicht vergessen ließ. Sie legte sich einen absurd großen Vorrat ihrer Lieblingszahnseide zu, weil sie befürchtete, genau diese Zahnseide könne eines Tages aus dem Sortiment des Drogeriemarktes verschwinden. Sie befürchtete, in den Formularen ihrer Steuererklärung einen winzigen Fehler zu machen und vom Finanzamt vor Gericht gebracht zu werden. Sie machte mich verrückt mit ihren unentwegten Mahnungen, beim Haarewaschen ja das Sieb über den Ausguss des Waschbeckens zu legen, denn sie war besessen vom Schreckensbild einer apokalyptischen Überschwemmung des Hauses, zu der es käme, wenn in den Rohren angesammelte Haarbüschel das gesamte Abflusssystem verstopften. Aber sie hatte nicht die geringste Angst vor Einbrechern. Eine Gefahr, die ich für realistischer hielt als die einer Haarbüschelüberschwemmung. Gefragt, ob sie die alte hölzerne Haustür nicht mit einer Stahlplatte und einem Sicherheitsschloss verstärken wolle, lachte sie nur amüsiert. »Die könne ruhig kommen, die Spitzbube. Mit denen werde ich schon fertig.« Vollkommen ruhig und selbstverständlich begleitete sie ihre Eltern in den Tod, die beide in ihren Betten starben. Bärbel und Rosa rannten aufgeregt durchs Haus und beratschlagten, ob sie etwas essen sollten oder nicht, wann der richtige Zeitpunkt wäre, um die schwarze Trauerkleidung aus dem Schrank zu holen. Meine Mutter fühlte unablässig ihren Puls und schärfte mir ein, was zu tun sei, wenn sie einen Herzanfall erleide. Martel saß mehrere Tage auf einem Stuhl neben dem Ehebett, schloss am Ende die Augen ihrer Eltern. Erst die ihres Vaters, ein paar Monate später die ihrer Mutter. Nach einer Weile kam sie heraus und sagte, war friedlich. Dann ging sie zurück, um Totenwache zu halten. Am nächsten Morgen wusch und kämmte sie die Verstorbenen, zog sie an und legte einen Rosenkranz zwischen ihre gefalteten Hände. Ich weiß es, weil sie mir Jahre später erzählte, es sei ihr überhaupt nicht schwer gefallen und sie sei froh gewesen, bei all dem allein zu sein.